Kundgabe 6482. Empfangen durch Bertha Dudde am 22. und 23.02.1956. Betrifft Endvoraussagen. Niemals werde ich den Menschen den genauen Zeitpunkt des Endes angeben, weil solches nicht von Nutzen wäre für die geistige Entwicklung des Menschen. Denn in völlig freiem Willen sollen sie zur Höhe streben. Aus eigenem Antrieb sollen sie die Reife ihrer Seelen zu fördern suchen, nicht aber aus Furcht, die eine bestimmte Ansage der Stunde des Endes hervorrufen würde. Ich werde euch Menschen immer darüber im Unklaren lassen, was jedoch nicht ausschließt, dass das Ende einmal eintreten wird. Und dass es einmal kommen wird, ist euch Menschen vorausgesagt worden seit Beginn dieser Erlösungsperiode, wenn euch auch nur ein Teil dieser Voraussagen bekannt ist. Denn es sind abgegrenzte Erlösungsperioden, die in meinem Heilsplan von Ewigkeit festgelegt wurden und die immer einen bestimmten Zeitraum umfassen, dessen Dauer von meiner Kenntnis um den Entwicklungsprozess der Menschen berechnet ist. Dies wird bei gutem Willen ein jeder Mensch glauben können, der an mich als Gott und Schöpfer zu glauben vermag. An Zweifeln aber werden es zu jeder Zeit die meisten Menschen, dass sie selbst in der Zeit leben könnten, wo alles Vorausgesagte einmal zur Gegenwartserscheinung werden wird. Denn es ist für die Menschen etwas so Ungeheuerliches, sich ein Ende der Erde vorzustellen. Es ist etwas, woran die wenigsten Menschen glauben können, wenn sie nicht schon so tief im geistigen Wissen stehen, dass sie auch in einem Auflösen der Erdschöpfungen und Erstehen einer neuen Erde einen Anlass und Zweck zu erkennen vermögen. Doch derer werden immer nur wenige sein. Völlig abstreiten also werdet ihr Menschen ein Ende dieser Erde nicht können, nur niemals zu denen gehören wollen, die dieses Ende erleben, denen das, was sie wohl für die Zukunft nicht unmöglich halten, zur Gegenwart werden wird. Und auch diese Zweifel sollen sie ruhig behalten, um ihrer Seelenreife willen. Aber sie sollen auch solche Gedanken in Erwägung ziehen, und es wird nicht zu ihrem Schaden sein. Jeder Glaubenszwang aber wäre schädlich und wird daher von meiner Seite aus niemals ausgeübt werden, weshalb ich immer nur Zeichen ankündige, niemals aber den Tag des Endes. Und dennoch sage ich euch immer wieder, ihr steht kurz davor. Ihr könnet nicht den Geisteszustand der Menschen ermessen. Ihr könnet nicht die tiefe Finsternis sehen, die über die Erde gebreitet ist. Ihr wisset nicht um den Kampf zwischen Licht und Finsternis, der in der letzten Zeit so überaus heftig wütet. Ihr wisset nicht, dass sich das Wirken der Finsternis äußert im Verbreiten von Unwahrheit, von irrigen Lehren und offener Lüge, weil ihr auch nicht erseht, wie maßlos tief der Irrtum ist, in dem sich das Denken der Menschen bewegt. Nur die reine Wahrheit ist Licht. Wo aber suchet und findet ihr Menschen die Wahrheit? Ihr glaubt wohl, in der Wahrheit zu wandeln, dann aber würdet ihr mit Schrecken den Geisteszustand der Menschen erkennen und es auch begreiflich finden, dass diesem Zustand ein Ende gemacht werden muss. Und wo ihr Menschen Licht vermutet, dort hat euch der Fürst der Finsternis nur ein Blendlicht aufgestellt, das euer Auge nur noch mehr schwächt, so dass ihr nichts mehr zu erkennen vermögt. Denn er versteht es wahrlich, die Menschen abzuhalten von der Arbeit an ihren Seelen. Er versteht es, deren Blicke zu lenken auf lockende Ziele, die ihr Menschen aber niemals erreichen werdet. Denn mein Plan ist festgelegt seit Ewigkeit. Dass ich euch Einblick nehmen lasse in diesen Heilsplan, soll aber nicht euren Glauben zwingen. Nur will ich euch Menschen dadurch die Möglichkeit geben, glauben zu können, weil euch die Beweggründe auseinandergesetzt werden, die mich zur Beendigung einer Erlösungsperiode veranlassen, weil euch auch die Zweckmäßigkeit einer solchen Beendigung erklärt wird, weil ihr selbst, so ihr diese Kenntnis besitzet, alles Geschehen um euch verfolgen und nun auch erkennen könnet, dass ein Eingriff meinerseits notwendig geworden ist. Menschen, denen nur ein Ende angekündigt wird, ohne nähere Begründung, sind nicht zu verurteilen, wenn sie nicht glauben, wenngleich auch sie nachdenken sollten über die Möglichkeit des Eintreffens des Vorausgesagten. Denen aber, die willig sind und nicht glauben zu können vermeinen, wird auch mein Heilsplan nahegebracht. Es wird ihnen die Kenntnis vermittelt von meinem Walten und Wirken. Und den Begründungen werden sie sich nicht verschließen können, ist doch meine Liebe und Weisheit deutlich sichtlich, die immer nur für die Seelen das Beste plant und ausführt. Betrachtet ihr Menschen ein Ende dieser Erde nur als einen Strafakt, dann werdet ihr euch auflehnen gegen solche Lehren. Betrachtet ihr es aber als einen Rettungsakt, der nicht nur dem als Mensch versagten Geistigen, sondern auch dem noch in den Schöpfungen gebundenen Geistigen gilt, das auch einmal aus der Tiefe zur Höhe gelangen soll, dann wird es euch auch möglich sein, einen Gott der Liebe und der Weisheit zu erkennen. Und dann wird euch auch ein Ende der Erde glaubwürdig erscheinen. Auf welcher Stufe der Entwicklung sich die Menschen auf der Erde nun aber befinden, das vermag ich allein zu beurteilen, wenngleich ihr selbst auch den geistigen Tiefstand erkennen könnet. Ich aber weiß es seit Ewigkeit, wann sich das Herstellen meiner Ordnung vollziehen muss, wann ich dem Treiben meines Gegners Einhalt gebieten muss und was dazu nötig ist, dass die Erde wieder als Ausreifungsstation für das unvollkommene Geistige dienen kann. Ich allein weiß es, wann der Tiefstand erreicht ist und wann der Zeitpunkt gekommen ist, wo meinem Gegner sein Wirken unterbunden werden muss. Und weil ich das weiß, darum beauftrage ich auch meine Diener, des bevorstehenden Endes Erwähnung zu tun, wenngleich sie wenig Glauben finden werden. Doch niemals werde ich Tag und Stunde angeben, was euch aber nicht veranlassen soll, diese meine Ankündigung noch in weite Zukunft zu verlegen. Ihr wisset es nicht, wie nahe ihr davor steht. Doch es ist euch allen größte Eile geboten. Ihr alle könnet nicht eifrig genug für eure Seelen tätig sein. Denn jeder Tag ist noch eine Gnade für euch, weil ihr viel erreichen könnet bei gutem Willen. Nur traget euch nicht in der Hoffnung, noch lange Zeit zu haben. Schneller als ihr denkt, kommt das Ende. Und jeder, der meinen Worten Glauben schenkt, der wird sich auch vorbereiten. Er wird sein geistiges Wohl vor das körperliche Wohl setzen und wahrlich viel gewinnen für die Ewigkeit. Amen.